night. Jakor, Pasquis auch ich, was fronte mir eigner Wille? Einen Freien kann ich nicht wollen, für Frikas Knechte kämpfe nun du. Weh, nimm ruhig zurück das Wort, du liebst Sigmund, dieser den Sieg hüte dich wohl und halte dich stark, all deiner Kühnheit entbiete im Kampf ein Sieg. Sorge, was ich befahre.